Crystal meth. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat nachgewiesen, dass im Zucker bedenkliche Mengen an Zucker enthalten sind. Die 1000 Gramm Packung des beliebten Süßungsmittels besteht demnach zu 100% aus reinem Zucker.